Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Ja, hallo. Und dem Martin. Ja, hallo. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Es hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Dafür sind wir alle älter und weiser, manche von uns sogar in Zahlen. Ja, und manche sogar jetzt mit in den 40ern gelandet. Oh, ja, ja. Also nicht manche. Einige, einer. Einer. Und man kann sich überlegen, wer von uns. Wahrscheinlich werden die meisten drauf tippen, entweder auf dich, weil ich ja wahrscheinlich in deren Gefühl schon 60 bin. Oder. Außerdem habe ich dann die grauen Haare im Bart. Also. Oder auf mich, weil du. Also ich bin 40 geworden. Ja. So, fertig. Genau. Ihr könnt nochmal nachträglich gratulieren. Das war nicht zu lange her. Gratulieren. Ja, es war zum, ja, naja, genau, wer weiß, wann ihr das hört. Ja, ja. Ob ihr das überhaupt hört, ob euch dann schon irgendwie die Welt schon untergegangen ist bis dahin. Ja, aber das Schöne ist, wenn ihr es nicht hört, dann kann euch das egal sein, was wir gerade kaum machen sagen. Wir ein Vierteljahr Sommerpause, schon sind wir alle voll fatalistisch drauf. Ich grüße hiermit alle Hörer, die uns nicht hören. Genau, ja. Alle Podcast-Hörer, die hören uns nicht. Alle Podcast-Hörer, die uns nicht abonniert haben. Warum? Genau, wir schreiben die Folge 299. Ja. Und da möchte ich ein wunderschönes Fluggerät vorstellen, den Drops 299. Ist nichts zu essen, sondern wie gesagt ein Fluggerät und zwar für den Wettbewerb. Und ist eine Weiterentwicklung des 277er Drops. Ja. Keine Ahnung, ob Leute den benutzen oder ob das irgendwie hier ja bekannt ist und ist ein tolles Modellsegelflugzeug. Ja, ein Modell. Ah, ein Modell. Denk ich zumindest, oder? Oder ist es ein richtiges? Ja, wahrscheinlich, ja. Es gibt hier kein Metermaß daneben. Es sieht aus wie ein Modell, ja. Ja doch, es gibt da schon Maße. Länge. Tollen Bild hier. 1400 Millimeter. Da guckst du. Spannweite. 3 Meter. Oben auch. 3 Meter Spannweite. Ach, Spannweite 299 Zentimeter. Das ist der Witz dran, deswegen heißt er so. Ah. Ja, siehst du. So wie unser Podcast. Und das ist die Weiterentwicklung. Ja, wir hängen einfach noch 22 Minuten dran, dann sind wir der Podcast 299. Verstehe. Ja, mit Fluggeräten hatte ich ja auch einige Erfahrungen im Urlaub, aber das behandeln wir mal in einer späteren Folge, glaube ich. Stimmt. Ja, eigentlich wollte ich ja recherchieren, was man so für 2,99 kaufen kann, aber dann dachte ich, wir hatten schon so oft die Preise. Ja. Und was kann man denn für 2,99 kaufen? Man kann zum Beispiel einen Whopper kaufen, wenn man einen Gutschein dafür hat. Ha. Ich habe gerade einen Royal mit Käse und Bacon gegessen, aber der hat, glaube ich, 2,68. Oh je. Und die Apps kosten ja auch nicht mehr 2,99 in Deutschland, weil der Umrechnungskurs, ja. Tja, der Kapitalismus macht uns unsere Folgen-Gags kaputt. Ja, dass die Apps teurer geworden sind. Ach ja. Nun gut. Nun gut, fangen wir an. Ich weiß nicht, Kapitalismus ist irgendwie, ja, das ist irgendwie ist ja alles Kapitalismus und so auch Unity. Da gibt es ein Update 2017.1. Ich finde es gut, dass sie jetzt tatsächlich diesen Stil mit den Jahreszahlen machen, weil dann weiß man wenigstens, woran man ist. Ja, dann leidet man so mit, wenn man oh nein, benutzt er immer noch Unity 1999. Drei. Ja. Also genau, sie haben den Hüpfer gemacht, war ja auch im Zuge dessen, dass das Lizenzmodell ein bisschen umgestellt wurde. Letztes Jahr, wir berichteten. Und es sind zwei interessante neue Features dazugekommen, und zwar die Timeline. Da kann man dann Animationen relativ bequem direkt im Editor machen. Mhm. Was ganz cool ist, weil das vorher recht umständlich war. Und sie hatten ja das Mechanim-System, mit dem man ganz gut Charaktere animieren kann. Allerdings ist es halt genau dafür da. Da kann man dann eingeben, ja, wenn der nach links läuft, dann soll er die Animation haben. Wenn er nach rechts läuft, soll er die Animation haben. Das ist halt ungünstig oder unsinnig für so One-Shots oder für so Cutscenes oder so. Dafür gibt's jetzt die Timeline. Ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig integriert. Muss man, glaube ich, momentan noch als Fremdplugin laden. Und als zweites gibt es ein Kamerasystem, wo man der Kamera so Points of Interest nennen kann in der Szene und die versucht die dann im Blickwinkel zu halten, zum Beispiel. Ja. Und im Zusammenhang, im Zusammenspiel sind diese beiden Systeme auch ganz cool, glaube ich. Ich habe gar nicht so viel damit rumgespielt, wie ich zuerst dachte, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich habe den Anwendungsfall jetzt noch gar nicht so. Aber gerade wenn man so First-Person- oder Third-Person-Spiele macht, wo es viele Cutscenes gibt oder so, das wird sehr, sehr helfen. Ja, ja, klingt so. Ja, also so was wie Tacoma. Um mal jetzt ein beliebiges Spiel zu nennen. Ja, ein beliebiges Spiel, über das wir später noch reden werden. Ich habe mich jedenfalls gefreut, was die Änderungen angeht. Ich glaube, es gab auch ein paar Neuerungen, was Virtual Reality angeht, aber ich habe das da nicht mehr so genau verfolgt, was da alles geupdatet wurde. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Es ist ja immer doch eine ganze Menge, die da geupdatet wird. Ja. Und scheint wohl relativ stabil zu sein, was ja in den letzten Jahren nicht unbedingt so war. Ja, stabil ist ein guter Stichpunkt. Es gibt ja zunehmend und schon seit Jahren Gerüchte, dass SoundCloud irgendwie erstens nicht so gut wirtschaftet und zweitens bald stirbt. Hm. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben, dass SoundCloud irgendwie vor ein paar Wochen einen Haufen Leute rausgeworfen hat. Ich glaube nicht. Oder ob das während unserer Sommerpause passiert ist. Nun ja, und jetzt sind sie gerade wieder in den Nachrichten und die Nachrichten heute sind, dass diesen Freitag, Tag der Aufnahme, quasi die letzte Chance ist, dass SoundCloud nochmal Geld bekommt. Und wenn die Investoren heute nicht den Daumen hochhalten, dann war es das erstmal mit SoundCloud wohl. Schade drum, vermutlich, wenn es passiert. Und nun ja, ein bisschen unangenehm auch, weil ich ja meine Podcasts alle auf SoundCloud hoste. Ich habe allerdings schon letztes Jahr angefangen, da Redundanzen zu schaffen. Es ist trotzdem nervig. Kein Podcast ohne Exit-Strategie. Ja, ja. Ja, es gibt ja immer so schöne Karten von europäischen Ländern oder weltweit, so von Ländern, wo dann immer so die Marke dasteht, zum Beispiel Getränkehersteller aus verschiedenen Ländern, steht in jedem Land so beispielhaft ein Getränkehersteller. Und so beim Internet-Dinge war SoundCloud da auch oft dabei und das wird dann auch von der Karte getilgt. Ja, das stimmt. Also als deutsche Anführungszeichen-Firma war SoundCloud da schon mit ganz oben dabei, zumindest in der Außenwahrnehmung. Und nun ja. Ja, was richtig nervt, ist, dass der SoundCloud-Player meines Erachtens immer noch der beste Player ist für Webseiten. Und das ist so das Schwerste für mich, irgendwie den sinnvoll zu ersetzen, weil die ganzen Podcast-Player, die es so gibt, die taugen mir alle nicht. Wobei ich sagen muss, wenn ich vom Handy aus höre, dann drücke ich immer auf Play und dann passiert erst mal eine Minute nichts. Und dann läuft erst die Folge los. Ja gut, das könnte aber auch ganz einfach am Netz liegen. Ja, aber da muss ich sagen, ich weiß ja nicht, was man da jetzt machen kann, bin ich jetzt auch kein Experte, aber so das Feedback fehlt mir da, dass es wird jetzt was passieren. Und da war so der Inhouse-Quicktime-Player meistens schon ein bisschen responsiver. Es gibt aber halt andere Dinge. Wenn er dann erstmal läuft, finde ich den SoundCloud-Player auch sehr cool. Also ich finde es schon schade. Ja, wir behalten das mal im Auge. Und wenn ihr diese Folge schon über einen anderen Player hört, dann wisst ihr, was passiert ist. Ja, genau. Da wisst ihr jetzt mehr als wir. Ja, ja. Diese ganze SoundCloud-Geschichte entscheidet sich ja mehr oder weniger in der Nacht, wenn der Freitag zu Ende geht. Und in der Nacht kann man dann auch hängen bleiben, wenn Nightshift hängen bleibt. Was ist denn da passiert? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, also das ist auch keine News, das ist eine persönliche Erfahrung. Okay. Und zwar, der Bildschirm wird ja, also wenn Nightshift eingeschaltet ist, wird der Bildschirm am Rechner dann so gelblich abends. Und wenn ich den dann zuklappe und am nächsten Morgen wieder aufklappe, dann stellt er sich meistens um, aber halt nicht immer. Huh. Ich habe jetzt leider nicht genau recherchiert. Es kann auch sein, wenn der Strom in der Zwischenzeit weg ist oder so. Ganz sicher bin ich mir nicht, woran es liegt, aber ich habe schon öfter gehabt, dass Nightshift einfach hängen bleibt und dann das, ja, das Bild einfach gelb bleibt morgens. Was jetzt nicht so Sinn der Sache ist an dem Ganzen. Ich habe gerade mal wieder so dieses Apple hat nicht daran gedacht, Dinge abzudaten, Feeling, weil ich in System Preferences nach Nightshift gesucht habe und nichts gefunden habe, wie immer. Aber das war am Anfang auf jeden Fall so. Ich dachte, das wäre jetzt gefixt, dass man Nightshift auch finden kann. In den Nightshift, also zumindest hier in meinem deutschen System finde ich Nightshift. Ist unter Monitor. Das ist wahrscheinlich sowas wie Handy. Das ist also, ein Wort, das Englisch klingt, aber nur. Wenn ich Nightshift suche, finde ich nichts. Wenn ich Night suche, finde der Illuminate Keyboard und Time Limits unter Parental Controls. Was ich ganz interessant finde, ist, dass überhaupt noch diese Kategorien sind, weil, ja, es gibt ja viele Einträge, die eigentlich in zwei Kategorien oder drei drin sein müssten. Ja, sehr. Ich habe gerade mit Erstaunen festgestellt, dass ich Nightshift am Mac gar nicht anhatte. Ah ja. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man das da braucht. Am Handy finde ich es fast sinnvoller, weil das habe ich auch eher am Bett dann noch als so ein Rechner. Naja. Und sorry, dass das jetzt gerade so in einen Tech-Support-Podcast abgleitet, aber ganz unten bei Displays habe ich eine Auswahl, da steht AirPlay-Display. Und das ist so ein Radio, also Dropdown. Und ja. Alles, was es in dem Dropdown gibt, ist off. Also ich habe hier einen Apple TV, den ich anwählen könnte. Ah, okay. Aber es ist trotzdem ein seltsames Interface, weil also ich habe halt auch einen Apple TV, aber gerade ist er nicht an und deswegen wird er nicht angezeigt. Aber ich habe halt einen Dropdown mit einem Element, das heißt off. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Interface ist. Aber nun ja. Na gut, also die Systemeinstellung, da müsste man fast nochmal sich was völlig Neues ausdenken. Ja, man müsste da mal. Es gibt ja so einige Ecken, wo man mal müsste. Aber nun ja. Gut, kommen wir zu den überfälligen Apple News. Sie erreichten uns in Form von Strings in einem Firmware-Update für ein Gerät, das es noch gar nicht gibt. Wir erinnern uns, der HomePod wurde ja announced, bevor wir in Sommerpause gegangen sind. Der Lautsprecher, der Intelligente mit Siri drin und Schnickschnack. Und es ist wohl jetzt im Vorfeld schon eine Firmware für dieses Gerät gepostet worden auf apple.com. Und in dieser Firmware finden sich diverse Strings, weil es ja, da läuft ja auch iOS drauf. Und in diesem neuen iOS finden sich unter anderem Hinweise auf ein iPhone 8 inklusive einem schematischen Bild von wie das aussieht und auch Hinweise auf einen neuen Apple TV. Ja, die Gerüchte an sich sind ja, dass wir im Herbst mit drei verschiedenen iPhone-Modellen rechnen können. Ach echt? Und zwar ganz normal mit, ja, gerüchteweise, dass eben halt normale S-Updates bekommen fürs iPhone 7. Ja. Und dann dieses iPhone 8 eben so eine Art Premium-Modell wird. So ein iPhone Pro sozusagen. Ah, ja, weil also angeblich soll es für das iPhone 8 ja nur ein Modell tatsächlich geben, also kein Plus-Modell, genau. Weil der Screen so groß sein wird wie der von einem Plus, aber halt in einem Gehäuse, das so groß ist wie von einem Nicht-Plus. Die große Frage ist, ist das wieder attraktiv für mich oder nicht? Was hat mich gestört am Großen? Ich glaube, war das wirklich das große Ding in meiner Hosentasche oder war das... dass ich mit den Fingern nicht mehr hingekommen bin. Ich bin mir unsicher. Das muss ich fast noch mal ausprobieren dann, welche der beiden Punkte mich dazu getrieben hat, wieder ein kleines zu kaufen. Ja. Also ich würde mal auf Option A tippen, aber das kannst du im Zweifel nur du sagen. Ja. Bei mir war es das Handgefühl. Einfach, das hat sich größer angefühlt als Dinge, die ich in meiner Hand halten kann. Ja, genau. Ist es das Halten oder das Verstauen? Weil wenn es das Halten, das Halten wird ja auch neu sein. Ja. Das wird ja dann auch klein sein. Und komme ich überall mit meinem Finger hin? Das ist die andere Frage. Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass die Geräte sich alle so in Richtung Featureless Screen entwickeln, aber das ist wohl einfach die Richtung, in die es geht. Ich weiß auch nicht, was ich von dieser Kameraaussparung oben halte, weil auf diesen schematischen Bildern ist das ja so, dass quasi da so zwei Öhrchen, der Screen hat quasi zwei Öhrchen und in der Mitte dieser Öhrchen sind dann die zwei Front-Facing-Kameras. Ja. Ja, ich weiß nicht. Der Screen hat Öhrchen? Ja, er hat halt rechts und links so Öhrchen. Öhrchen. Ja. Außerdem Gerüchte halber und das klingt dann auch zusammen mit den Neuerungen iOS 11 durchaus plausibel, hat das dann auch keinen Touch-ID-Sensor mehr, sondern macht alles über Gesichtserkennung. Du musst dann dein Gesicht ins iPhone halten. Was ich mir nicht vorstellen kann, ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, Gesichtserkennung kann doch nicht sicher sein. Dann drucke ich doch dein Gesicht aus und halte es davor. Stimmt. Naja, aber das hat ja angeblich irgendwie eine Infrarotkamera und was nicht alles und kann dann irgendwie auch noch. nein, wirklich. Das ist kein Witz. Ich sehe schon Leute, das Gesicht ausdrucken und dann das Foto mit einem Föhn erwärmen, damit. Oh Gott. Ja, Face-Maske. Oder stell dir mal vor, du wirst zusammengeschlagen und wirst dann. Naja, also ob du jetzt die Hand abgehackt bekommst oder zusammengeschlagen, dass man dich nicht mehr wiedererkennt, das ist beides irgendwie so biometrisch schwierig. Ich glaube, es werden mehr Menschen zusammengeschlagen, als dass ihnen die Hand abgehackt wird. Ja, aber so weit zusammen, also aber so weit nicht zusammen, da, mir, so weit zusammengeschlagen, nicht, dass man sie nicht wiedererkennt? Wer weiß. Ich meine, es gibt ja diese Face-Identification-Defying-Make-up-Geschichte und stimmt. So ein strategisch platziertes blaues Auge, das kann da schon das erschlagen, glaube ich. Ahnung. Ach ja. Ja, werden wir sehen. Also ja, wie gesagt, ich dachte nur, dass das nicht so sicher sein kann. Mit Infrarot habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich meine, es war auch Zeit. Jetzt hat Fingerabdruck erkennen funktioniert schon wie lange zuverlässig? Ein Jahr? Zwei Jahre? Ja. Also stimmt. Die Technologie gehört abgelöst. Ja. Wir brauchen wieder was nicht so gut funktioniert. Das stimmt. Ja, wie sieht's denn aus mit dem Wireless Charging? Bisher keine Gerüchte, also zumindest nichts. Also Gerüchte habe ich gehört. Ach echt? Ich habe das sogar mehrfach gehört, deswegen dachte ich, das wäre jetzt schon wieder ausgemacht, aber okay. Vielleicht ist es das auch nicht. Ich habe mir dann auch überlegt, wenn das so ist wie bei der Uhr, ist das ganz fürchterlich, weil dann musst du überall dein Charging-Pad mitschleppen, statt nur dein Kabel. Aber wir werden sehen. Also ich glaube schon, dass langfristig ja doch dieses vom Spritzwasserschutz zum komplett hermetisch abgeriegelten iPhone der Weg beschritten werden wird. Die Frage ist nur, wie lange das noch dauert. Mhm. Ja, also ich gehe schon schwer davon aus, dass dieses nächste Telefon noch einen Lightning-Port haben wird. Die Sache ist halt die, brauche ich wirklich noch ein neues iPhone? Aber die Frage stellen wir uns doch jetzt. Du bist zwar 60, nee, aber so ein paar Jahre ist es schon noch. Die wird jetzt langsam wirklich akuter. Ja, vor allem mit dem thermonuklearen Krieg, der bald. Nein. Okay, ja, dann. Stimmt, ja. Ja. Aber gut. Dann können wir uns auch mal. Aber dann würde ich sagen, kaufen, ja. Ja, eben. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Also ja, natürlich, im Grunde will ich ja die neuen iPhones hauptsächlich wegen der besseren Geschwindigkeit langfristig. Ja. Also was ich halt merke, es setzt jetzt das ein, was beim Mac schon lange der Fall ist, schon Jahrzehnte, vielleicht ein oder zwei Jahrzehnte der Fall ist. Ich will halt regelmäßig ein neues MacBook, damit es schneller ist. Ja, und die Hardware ist einem ein bisschen egal eigentlich. Ja, und ansonsten ist halt fast alles gleich. Und ja, mit den Telefonen ist es ja jetzt auch schon länger so. Also die letzte große Umwälzung waren die größeren Screens und natürlich auch das Touch, das Haptic Feedback macht ein bisschen was, aber ja. Wobei ich sagen muss, also für mich war die Dual Camera vom 7 Plus schon nochmal ein Grund, also ein Feature, das tatsächlich zu Recht meine Kaufentscheidung beeinflusst hat, weil das ist wirklich was woran ich Spaß habe. Mhm. Ja, aber ich finde das auch okay. Also ich finde das nicht schlimm, dass das nicht mehr innovativ ist, die ganze Ecke. Also ich habe ein Telefon, das mit dem bin ich zufrieden und das da kaufe ich alle 2 oder 3 Jahre ein neues. Das ist ein bisschen schneller und hat vielleicht noch ein Gadget dazu, wie es erkennt jetzt die Fingerabdrücke oder und der Home-Button ist nicht mehr. Und die Batterie funktioniert noch. Batterie geht noch, genau. Es hat 2 Kameras, es hat 3 Kameras statt 2. Hm. Also insgesamt, ich bin eigentlich zufrieden mit dem iPhone. Also da, für mich braucht es da nichts Neues. Ja, und vor allem, weil wir uns ja auch in einem Jahr befinden, wo es noch viel weniger um die Hardware geht, sondern um die größte Revolution im iOS-Bereich, die es gab seit Beginn des App Stores, nämlich, dass 1/3 aller Apps gefühlt abgeschnitten werden. Ja, vielleicht sind es nicht 1/3, vielleicht sind es sicherlich wesentlich weniger, aber das ist eigentlich eine sehr, sehr große Umwälzung, die vielleicht noch gar nicht so klar ist. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall eine historische Zäsur, wie man so schön sagt. Die Apps werden zäsiert. Ja, und vor allem, sie hatten ja zwischenzeitlich auch diese Warnmeldungen, aber ich bin nicht hundertprozentig klar, welche Apps plötzlich dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr gehen auf meinem iPhone. Ja, also bei uns betrifft das ja zum Beispiel Landromat. Das lohnt sich einfach nicht mehr, den abzudaten, weil der benutzt halt so viele alte Technologien, dass man im Prinzip neu schreiben müsste und das ist halt nicht zu rechtfertigen leider. Und Ja, und ich muss dann eine andere Einkaufslisten-App verwenden. Also Sophia, wenn du das hörst, es hat mir mit Groceries sehr Spaß gemacht. Wir können ja dann eine Folge machen, so eine Elegie auf die toten Apps. Also ich finde es aber schon spannend, weil ich glaube, dass dieses Update mehr Leuten ins Bein schießen wird, als dass sie sich darüber freuen können, über das neue Control Center. Wahrscheinlich, ja. Wobei das neue Control Center schon echt gut ist. Also, ja, das glaube ich auch. Also zumindest, wenn man es auf dem Gerät benutzt, was wo das iOS vernünftig schnell läuft. Weil auf den Testgeräten, auf denen ich momentan iOS 11 habe, da ist einfach alles sehr lahm. Okay, ich habe es nur gesehen und nicht gemocht. Also da kann ich nichts dazu sagen. Also ich habe es nicht benutzt. Es gab zum Beispiel auch jetzt den neuen App Store für die Sticker. Total super. Hm. Kommst wirklich hin, du checkst es. Aber sie haben die Charts rausgenommen. Momentan zumindest. Und wenn da keine Charts mehr sind, dann findest du halt nichts mehr. Aber sehen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja. Wir warten mal ab und warten auch in Sachen neues iPhone auf Neuigkeiten. Bis dahin begnügen wir uns allerdings rumzujammern, was Apple sonst so macht. Namentlich die Entscheidung, einen Großteil der Programmierer jetzt in Großraumbüros zu stecken. In der Vergangenheit war das so, dass viele Programmierer zumindest zu zweit oder zu dritt ein Einzelbüro hatten, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Zumindest ist das so die Situation, die ich gesehen habe, als ich mal am Campus war. Und in den neuen Räumlichkeiten, wir erinnern uns dieses runde UFO, das Apple baut, ist es wohl so, dass sie vermehrt auf Großraumbüros setzen. So wirklich als gute Idee hat das bis jetzt niemand eingestuft, glaube ich. Die große Frage ist, ab wann ist es ein Großraumbüro? Bei wie vielen Leuten? Mit 1-2 Leuten zusammen zu sein in einem Büro funktioniert ja meistens, aber ja, gerade beim Programmieren gibt es halt schon oft Phasen, wo man sich sehr konzentrieren muss und Ich spreche ja schon von Dutzenden Leuten im gleichen Raum gleichzeitig. Mhm. Und seltsam. Wer hat denn diese Entscheidung getroffen? Gute Frage. Also es gab bei auf Daring Fireball dann auch zu lesen, dass irgendwie das Custom Silicon Team beziehungsweise deren Chef gesagt hat, nee, ihr spinnt doch und das ist Bullshit. Und dass sie ein eigenes Gebäude jetzt haben deswegen. Haha, nice. Es scheint da so ein bisschen zumindest teilweise jetzt Unzufriedenheit zu geben mit dieser Entscheidung. Vielleicht zu Recht. Ich finde schon. Ja, das wird man sehen. Vielleicht wird dann die Software schlechter. Also ja, vielleicht kann man es einfach an der Software sehen, ob das langfristig eine gute oder schlechte Entscheidung ist. Ja. Ich kann das schwer beurteilen. Die Frage ist, ob jetzt die Zufriedenheit der Angestellten so direkt zusammenhängt mit der Softwarequalität. Indirekt wahrscheinlich schon, aber die Frage, ob man das einfach sehen kann. Nun ja, ich glaube schon, dass so Großraumbüros, dass in Großraumbüros schlechterer Code langsamer geschrieben wird. Wahrscheinlich. Ich darf da nicht zu laut schimpfen. Ja, aber zufriedene Angestellte sind auch eine gute Überleitung zu unserem letzten News-Thema dieser Woche. Es geht nämlich um Google und dieses Pamphlet, das irgendwie letzte Woche rumging. Kurz zusammengefasst, für die, die es nicht mitbekommen haben, ein Google Engineer, ein mittlerweile ehemaliger Google Engineer, muss man sagen, hat ein 10-seitiges Pamphlet geschrieben, das, sehr viele nicht gut argumentierte, dumme Ideen drin hatte, die im Wesentlichen darauf reduzierbar sind von, ja, warum stellen wir eigentlich Frauen ein? Frauen sind ja biologisch nachweislich schlechter im Programmieren. Und in Leadership, also in Führungspositionen, ja, überhaupt biologisch unqualifiziert. Ja. Und das gab dann durchaus eine berechtigte Kontroverse und mittlerweile hat Google, nachdem sie anfangs gesagt haben, Freedom of Speech und wir müssen ja irgendwie gucken, dass sich irgendwie dass sich jeder äußern kann. Mittlerweile haben sie gemerkt, dass das eine dumme Idee ist, wenn Freiheit zur Rede die anderen diskriminiert und in ihrer Freiheit der Rede einschränkt. Und außerdem haben sie wohl gemerkt, dass das potenziell besser ist, wenn du einen Lawsuit gegen diesen Typen am Hals hast, als Antidiskriminierungs-Lawsuits nach dem Arbeitsrecht und haben den Typen rausgeschmissen. Und wie zu erwarten war, macht er jetzt auch gerade die Runde durch diese ganzen Alt-Right- und Gamergate-nahen YouTube-Kanäle und ist ganz arm dran und druckt sich irgendwie T-Shirts, auf dem Gulag steht statt Google. Es ist traurig und dumm und so vorhersehbar. Und ja, es ist immer noch alles scheiße, will ich damit sagen. Ich hatte die gleiche Reaktion aufs erste Mal. Ich muss zugeben, ich habe dieses Manifesto erst halb gelesen, weil es ist einfach verschwurbelt ohne Ende und widerspricht sich selbst. Zwei Dinge finde ich interessant. Das eine ist, wie Mainstream inzwischen, also zumindest in meiner Filterblase, Disclaimer, wie Mainstream inzwischen die Ablehnung gegen dieses Manifest ist, also dass die negative Reaktion dagegen so weit verbreitet war. Und ich habe mir gedacht, das liest sich so als, man darf bestimmte Dinge gar nicht mehr sagen. Und der Autor fühlt sich in seinem Recht auf freie Rede beeinträchtigt, weil er nicht mehr einfach frei sagen kann, dass Frauen einfach dümmer sind als Männer und deswegen nicht gut programmieren können. Ja. Und ich sehe da schon einen gewissen Fortschritt. Also so, wenn sich die Tech-Bros an der Stelle so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlen und merken, dass ihre Meinung halt nicht mehr so einfach salonfähig ist und dass man nicht immer sagen kann, ja, Frauen können halt nicht so gut programmieren und dass es da dann Backlash gibt dagegen, das ist schon ein gutes Zeichen. Ja, bin ich im Prinzip bei dir, ich glaube, es ist schon auch eine große Frage der Filterblase. So, weil, also, wenn du dir anguckst, wie viel Support der Typ jetzt immer noch bekommt und wie jetzt irgendwie Google unter Druck steht und queere Mitarbeiter von Google gerade belästigt werden von irgendwelchen Internet-Trolls, dann ist man da, ist der Mainstream, glaube ich, noch ein bisschen weit weg. Ja, das auf alle Fälle. Aber so Leute, die in meiner Filterblase normalerweise recht wenig zu sowas sagen, die haben auch Dinge gesagt. Also speziell Asher Vollmer hat mich da überrascht. Cable verhält sich ganz oft, also Cable Sasser von Panic hält sich ganz oft aus diesen Dingen raus. Es verbreitet sich ein bisschen. Also so das Bewusstsein dafür, dass solche Dinge immer wieder passieren, dringt jetzt auch in immer weitere Kreise und auch Leute, die sonst sich aus solchen Dingen raushalten, haben die Schnauze voll. Ja, wobei ich, also die beiden, die du genannt hast, die würde ich durchaus so einschätzen, dass die schon länger so denken, nur halt auf Twitter versuchen irgendwie, also ihren Twitter-Feed moment bis vor kurzem sehr humoristisch halten unpolitisch. Wollten. Also unpolitisch ist das falsche Wort, weil es ist ja also auch politisch. Gerade bei Escher fand ich nicht. Bei Escher ist, ja, ich meine jetzt hauptsächlich Cable. Also Cable ist halt, im Wesentlichen ist Cables Twitter-Feed halt irgendwie lustige T-Shirts, Tests von irgendwelchen Snackfoods und Firework-Videos jedes Jahr. Und da ändert sich halt momentan. Announcements für die sich sofort entschuldigt. Ja, aber und da ändert sich halt in letzter Zeit auch einiges. Und insofern ja, vielleicht führt auch die aktuelle Lage sowohl mikro- als auch makropolitisch dazu, dass irgendwie da ernstere Themen in den Twitter-Feed rutschen. Und das ist dann auch gut, wenn man sich positioniert. Aber ich weiß nicht, ob sich da wirklich was verändert oder ob es einfach nur sichtbarer wird. Ja, also, und man muss auch fairerweise sagen, der man darf ja gar nichts mehr sagen, Schuh ist natürlich uralt. Also den machen, diesen Stiefel ziehen die Bros ja auch schon lange durch, dass sie mit dem kokettieren, dass sie irgendwie ganz schlimme Wahrheiten aussprechen, die sich keiner traut zu sagen. Ja. Obwohl nur alle den Scheiß, den sie verzapfen, nicht mehr hören können. Ich glaube, es hat sich in den letzten 10 Jahren unfassbar viel geändert. Also, dass das überhaupt ein allgemeines Thema ist. Vor 10 Jahren war Feminismus den meisten Leuten auch peinlich, weil das war halt so, ja, das haben wir doch alles jetzt durchdiskutiert und was weiß ich. Und die Haltung ist jetzt, glaube ich, nicht mehr bei allen da. Also, es existiert überhaupt das Thema. Ja. Was ich unglaublich tragisch finde, ist, glaubt der das wirklich, was er da schreibt? Ja. Stell dir mal vor, du glaubst, die Erde ist flach und du hast hier alle Beweise bei dir und erzählst es allen Leuten und dann wirst du dafür angegriffen, dass du nur die Wahrheit sagst, die du ja beweisen kannst. Ja, na gut, so geht's wohl allen Verschwörungstheoretikern. Ja. Ja, das Interessante ist, ich habe das Papier selber nicht gelesen. Ich habe halt einige Tweets gelesen, wo dann steht, ja, das ist doch eine total, wie man im Amerikanischen da sagt, so centrist, also so die Haltung zwischen den Lagern, die er ausdrücken würde. An der Stelle fällt mir gerade was. Es ist wahrscheinlich auch schon die Haltung zwischen den Lagern, weil das Lager der Republikaner so weit rechts ist. Ja, Stichwort eigentlich alles weit rechts ist. Ja. Ja, habt ihr diese Grafik gesehen, wo die Parteien in Deutschland auf dem liberal-autoritär und Rechtsspektrum liegen? Ja. Das war krass. Also so die letzte Bundestagswahl war es so verteilt, wie man erwartet. Linke und SPD im linksliberalen Ecke, der Rest rechts oben, also rechtsautoritär. Und die neue Grafik ist halt so, die Linke ist allein im linken unteren Quadranten und alle anderen inklusive SPD sind oben rechts. Ja, wobei ich muss sagen, gefühlt bildet das durchaus ab, was ich so wahrnehme. Aber so die Mythologie von Political Compass ist so eine, die man vielleicht mal hinterfragen kann, weil also sich da diverse Leute, die ich eher als rechts sehe, sehr weit links positionieren in deren Messen und so. Und nun ja, also ist alles mit so einem 3-4 Prisen Salz, glaube ich, zu genießen. Mhm. Aber an sich ist die Aussage eine, die gefühlt zumindest stimmt. Ich würde einfach alle drei Quadranten weglassen, bis auf den rechts oben. Kommt man auch gut hin. Also dieser Political Compass ist, das muss man sowieso wissen, eigentlich für amerikanische Verhältnisse gemacht, ja. Die ja auch ein ganz anderes politisches Grundsystem haben. Insofern ist es schwer übertragbar. Ich wollte noch an dieser Stelle, wie fast jede Folge, auf den Startup-Podcast von Gimlet Media, vom Alex Bloomberg hinweisen. Mhm. Der hat in ein paar Episoden, die er über seinen eigenen Laden macht, auch Diversity als Thema. Und der hat eine Angestellte, die ist wirklich unglaublich großartig. Das ist eine schwarze Frau, die bei ihm arbeitet und die zwar nett und höflich ist, die ihm aber keine Ausflucht durchgehen lässt. Das ist wirklich, also die ist so unglaublich wertvoll, wie sie ihm, wenn er sagt so, ja, aber wir sind so ein bisschen besser geworden in der letzten Zeit, sagt, ja, ein bisschen, aber lange nicht genug. Und das ist, da gibt es eine Episode von Startup, die kam kürzlich raus, also mit kürzlich meine ich dieses Jahr, so ein Ask Me Anything-Style-Geschichte, wo sie einfach großartig ist und halt ihrem Boss oder dem Boss von ihrem Boss, keine Ahnung, dem Firmeninhaber direkt sagt so, wir tun nicht genug für Diversity. Und ich bin so begeistert und das war vor ein, zwei Jahren auch schon mal so, dass Alex über seine Firma und Diversity geredet hat und man hat gemerkt, dass es für ihn echt eine bittere Pille war zu schlucken. Dass die ihm sagt so, ihr tut nicht genug. Ja, find ich cool und verstehe ich. Das Problem allerdings, dass es auch wieder mal illustriert ist, dass man schön sieht, dass halt irgendwie selbst die Arbeit, Diversity irgendwie zu voranzutreiben, halt dann auf die Minorities abgewälzt wird. So, und ja, das ist natürlich auch Teil dieses ganzen Systems. Insofern, aber ja, es ist zumindest gut, wenn die da eine Stimme hat. Das finde ich ist aber ein schwieriges, das ist so ein schmaler Grat für jemand, der sowas unterstützen will, da das unterstützen, ohne sich selber ins Rampenlicht zu rücken. Weil man ist irgendwie ganz schnell dabei, dass man Mordstrom anpackt und alles in Bewegung setzt und dann merkt irgendwie, jetzt hat man sich selber ins Rampenlicht gestellt. Wo es doch um die Leute geht, die eigentlich mehr repräsentiert werden sollten. Und da die Balance zu finden zwischen die eigene Hilfe anbieten und trotzdem den Fokus auf den Gruppen zu lassen, um die es geht, ist was, das muss man, das ist nicht immer einfach zu treffen. Ja. Aber muss man trotzdem machen. Also es ist jetzt nicht irgendwie Rumgeheule, sondern es ist nur eine Beobachtung, die so. Vom Podcast-Produzenten bis zur Suchmaschinen-Konglomerat, Riesenfirma. Ja, und damit sind wir dann quasi auch mit den Neuigkeiten durch für diese Woche und kommen zu den sehr gut gefüllten Konsumempfehlungen. Und ich fange einfach mal an mit was ich tatsächlich gestern erst durchgespielt habe, weil ich jetzt vorher nicht dazu gekommen bin. Tacoma. Tacoma ist jetzt draußen für PC und Xbox und Mac. Und für alle, die das nicht wissen, Tacoma ist das zweite Spiel von Fulbright, die in der Vergangenheit durch Gone Home aufgefallen sind. Und reiht sich auch da ganz gut in eine Genre-Reihe sozusagen ein mit Gone Home, weil es wieder so eine Geschichte erzählt und man ist mehr oder weniger Naja, also man konsumiert diese Geschichte, muss jetzt nicht großartig Rätsel lösen oder so, sondern man läuft halt da durch diese Raumstation, in der dieses Spiel spielt und bekommt so langsam eine Geschichte erzählt. Also wird gar nicht viel gewalkt in dem Walking Simulator, sondern Auch doch, es wird schon viel gewalkt. Also es ist ja. Also nicht Zero Gravity. Naja, das ist also es gibt quasi so das Mittelmodul, da ist Microgravity und dann gibt es halt die sich drehenden Ringe, wo man dann mit dem Aufzug quasi runterfährt und dann hast du halt so Simulated Gravity. Doch walkig. Magnetisch walkig. Ich hatte sehr viel Spaß. Die Reviews sind ja so ein bisschen gemischt und manchen hat das nicht so gut gefallen wie Gone Home. Ich persönlich fand es richtig gut. Ich fand es ein gutes Spiel. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war jetzt nicht so eine emotionale Erfahrung wie Gone Home, aber es erzählt eine interessante Geschichte auf eine interessante Art und Weise. Also Themenkomplex ist so grob Near Future Sci-Fi, Automation, künstliche Intelligenz und so weiter. So, das ist so das grobe Themengebiet, um das es geht. Und du spielst halt eine Weltraumarbeiterin, muss man sagen, eine Contractor, die damit beauftragt ist, eine künstliche Intelligenz von einer Raumstation zu salvagen. Also wie sagt man das auf Deutsch? Bergen, ja. Im Zuge dessen erfährst du halt, was dazu geführt hat, dass du jetzt diesen Job übernommen hast und was auf dieser Raumstation vorgefallen ist. Und diese Geschichte wird dir erzählt als Aufnahmen einer Augmented Reality Kamera sozusagen. Also du hast quasi, wenn du diese Raumstation betrittst, dann kriegst du so ein Augmented Reality Headset installiert und siehst dann erstmal nur so ein Heads-Up-Display, was du tun sollst und wo du hin musst. Und mit diesem Heads-Up-Display kann dir aber auch quasi ein Recording angezeigt werden von anderen Usern, die auf dieser Raumstation waren. Und das wird so angezeigt als Anführungszeichen Skelett mit so einem Farb-Outline. Also es ist nicht wirklich, es sind keine echten Charaktere, sondern das sind so Schatten. Ist das vergleichbar mit Everybody's Gone to the Rapture? So ein bisschen, ja. Also zumindest was diese Art der Präsentation angeht, du hast halt eine sehr schematische Darstellung der einzelnen Charaktere. Die sind dann aber schon auch full gevoiced und so und haben auch sehr viel Persönlichkeit und auch in ihren Shapes sind sie sehr klar voneinander unterscheidbar, auch weil sie unterschiedliche Farben haben in der Regel. Aber es ist, was das angeht, ist es ähnlich wie Everybody's Gone to the Rapture, ja. Wenn du es jetzt mal vergleichst mit Edith Finch, was ich habe Edith Finch leider immer noch nicht gespielt. Ach, du hast das gar nicht gespielt? Okay, nee. Gut. Da hätte mich jetzt interessiert, welches du präferieren würdest. Das können wir ja dann machen, wenn ich das getan habe. Bevor Tacoma nicht auf die PlayStation kommt, werde ich da wahrscheinlich auch noch die Finger von lassen. Aber der Mac, es geht ja auf den Mac. Ich kaufe nichts mehr für den Mac. Ich habe einfach jedes Mal Schiss, dass es nicht läuft. Es ist halt einfach auch nicht, ich weiß nicht, also wir sind im Jahr 2017, wäre es doch wahrscheinlich möglich, einen Knopf zu drücken und dann spuckt mir das einfach aus, läuft es auf meinem Mac. Also meine Aussage dazu ist, ich habe es mir auf Steam gekauft, habe es dann auf dem Mac installiert. Hab's gestartet, hab gesehen, dass es mir vorschlägt, irgendwie so mit mittleren Grafikeinstellungen zu spielen. Hab's dann auf meinem PC installiert und hab's mit den höchsten Grafikeinstellungen gespielt. Ja. Also das stand des Mac Gamings. So, also ich glaube, man kann das mit Spaß auf dem Mac spielen. Und ich glaube, es funktioniert auch hinreichend gut, aber es ist halt trotzdem irgendwie, man kann auch einfach warten, bis es für die PlayStation kommt. Ja, und ich mag auch so Tastatursteuerungskram nicht. Da könnte ich jetzt den Controller koppeln, aber ja. Wobei die Steuerung ist okay. Also es ist halt einfach WASD und quasi gucken und interagieren ist relativ simpel. Also ja, es Also ich hatte mit der Steuerung jetzt keine großen Issues. Nee, das ist auch so eine grundlegende Präferenz von mir, dass ich halt WASD nicht mag. Verstehe. Macht mir keinen Spaß. Ja. Steuerungstechnisch funktioniert schon, aber ist nichts Tolles. Also ich hatte viel Spaß mit Tacoma. Ich kann Tacoma sehr empfehlen. Ich habe sogar die Christmas Duck gefunden. Oha. Ja. Nice. Es gibt eine Was Christmas auch Duck. Immer. Was auch immer. Was ja mittlerweile auch gelandet ist, um mal zum nächsten Thema überzuleiten, ist Wonderput. Wurde sicherlich in einer der ersten 100 Folgen dieses Podcasts mal besprochen. Wonderput, ein sehr abgefahrenes Minigolf-Flash-Spiel, wo du Minigolf Golf auf einem verrückten Parcours spielst, optisch sehr ansprechend, Shading, relativ geometrisch. Man könnte fast sagen, optisch geht es ein bisschen in die Richtung Monument Valley. Bevor Monument Valley da war. Zumindest ein bisschen Escher-Style. Ja. Also sehr, sehr befriedigend optisch. Und das ist jetzt für iOS erschienen. Sehr, sehr spät. Mhm. Aber macht Spaß. Und die Bedienung bietet sich ja auch, wie man an Spielen wie Angry Birds oder Desert Golfing weiß, auch gut für iOS an. Ja. Süßes kleines Ding. Man hat das auch schnell durch. Aber ich mochte das. Cool. Sieht auf jeden Fall gut aus. Bisschen die Urmutter vieler zumindest optisch, vieler Spiele, die dann später auf iOS gekommen sind. Hm. Wonderput. Ja. Außerdem, ich glaube auch von dir auf der Liste ist Back the Fall. Black the Fall. Black the Fall auf der PlayStation 4 erschienen, ist eine Art Plattformer und ist ein spezieller Fall. Wir hatten Limbo, wir hatten Inside. Ich habe letztens über Little Nightmares gesprochen und in die Reihe gehört Black the Fall auch. Und wo Inside halt in jedem einzelnen Bildschirm von Perfektion trieft, rettet Little Nightmares da noch ein bisschen was rüber und Black the Fall halt nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil wenn das jetzt für sich alleine stehen würde, wenn es dieses Genre sozusagen nicht gäbe, dann würde ich wahrscheinlich mehr Daumen nach oben machen. Spannend war es trotzdem. Das Setting ist auch wieder so ein bedrückendes, wie auch in Inside oder Little Nightmares. Es geht allerdings da um einen kommunistischen Staat, also eigentlich relativ nah an Rumänien alles dran, weil das auch rumänische Entwickler sind. Sie zeigen sozusagen so die Zeit im Sozialismus bis zum Umbruch. Es ist alles sehr überspitzt und eigentlich schon auch sehr Klischee kommunistisch umgesetzt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Entwickler da einfach auch noch gar nicht selber gelebt haben. Man muss aber natürlich auch sagen, Rumänien war ja ganz krass mit den Ceausescus, die ja da auch so ein Terrorregime etabliert hatten. Es ist auf jeden Fall eine interessante Atmosphäre und die verschiedenen Elemente sind auch alle ganz cool und reichen halt alle auch nicht ganz an Sachen wie Inside ran. Also die Grafik auf den ersten Blick sehr stimmungsvoll, sehr cool. Auch wieder so eine 2D-Szene, die in die Tiefe geht, weil man sich eben auf so einer Bahn bewegt und im Hintergrund dann diese Parallax stattfindet. Wenn man genauer hinguckt, sieht man halt, manche Modelle sind dann doch nicht so toll und das Lighting. Mhm. Aber so auf den ersten Eindruck ganz spannend. Das Gleiche geht weiter mit den Puzzlen. Die sind nicht ganz so toll ausgereift. Das geht weiter mit der Bedienung, dass die Bedienung nicht so viel Spaß macht. Aber also im Großen und Ganzen habe ich sehr, sehr geflucht über dieses Spiel an ganz vielen Stellen. und fand es aber doch interessant genug, es weiterzuspielen. Meine Empfehlung würde insofern lauten, ja, für Leute, die Inside oder auch Little Nightmares mochten, am besten beide mochten, und einfach noch mehr Stoff suchen, aber nicht den Anspruch haben, dass da jetzt dieses geniale Spiel nochmal rüberkommt. Verstehe. Nun ja, also Einschränkungen mit Empfehlungen wollte ich jetzt sagen, das ist totaler Spaß. Also ich bereue nicht, dass Empfehlungen mit Einschränkungen. Aber ich bin halt auch nicht begeistert. Ja. Für Genre-Liebhaber heißt es doch immer. Ach ja, für Genre, okay. Du hast recht. Wobei ich das total idiotisch finde, das muss ich einmal sagen, gerade jemand, der ein Genre besonders liebt, will doch nicht die B-Ware spielen in dem Ding. Wer ein Genre besonders liebt, der will alles spielen. Von A ja. bis Z alles. Aber gerade für die ist es ja nicht, weil für die ärgern sich dann doppelt drüber. Der spielt es zwar, klar, aber ärgert sich dann noch viel mehr drüber, dass das halt zu den Schlechten aus dem Genre geht. Also mir geht's vor allem auch so eine Nullaussage, weil es ist meistens so, Fans von Black the Fall würden Black the Fall spielen. Ja, ich mag zum Beispiel Zeitreisefilme total gerne. Ja. Aber warum sollte man mir einen schlechteren Zeitreisefilm empfehlen? Dann sage ich doch nicht, das ist jetzt für mich als Liebhaber was Tolles, sondern das ist für mich, der halt so auf Zahnfleisch geht, weil er seit 2 Jahren keinen mehr gesehen hat. Hast du halt so ein bisschen Methadon. Ja, hast du nicht meinen Lieblingszeitreisefilm gesehen? Das weiß ich nicht. Welcher ist das? Das ist Primer. Oder sag es nicht Primer. Primer, ja. Das kommt mir jetzt bevor. Marcel fand ihn zu verkopft. Oh. Primer. Marcel, du hast gesagt, er will zu schlau sein, glaube ich. Primer. Das ist das mit den Kartonröhren, in die sie reinkraxeln. Wo sie irgendwo in irgendwelchen Self-Storage-Units irgendwie so ein Space mieten, um da time zu traveln. Okay, offensichtlich habe ich den Film erst in der Zukunft gesehen. Dann bin ich zugereist, habe Tobi davon erzählt. Ja. Das macht ich Sinn. Ich weiß davon nichts. Vielleicht sind wir auch einfach in unterschiedlichen Timelines. Ich fand Primer auch sehr schön. Oder Primer. Ich fand ihn sehr schön. Aus zwei Gründen, einfach weil es ein totaler. Ja, Marcel, du fandst ihn zu doof. Aber du wirst ihn doof finden. Du wirst ihn doof finden, Marcel. Aber einerseits fand ich dieses den totalen Brainfuck, weil das ist der komplizierteste Zeitreisefilm aller Zeiten. Hm. Und zweitens, wie die durcheinander reden. Das habe ich noch nie zuvor in einem Film gesehen, dass die einfach zwei Leute reden und irgendwie zwei andere labern auch. Und es ist schwer rauszuhören, was gesagt wird, aber das war so überraschend für mich. Das gab es noch. Das habe ich noch nie gesehen. Hm. Und das so Szenen, ich meine, ich wäre jetzt langsam auch, nicht an Marcel's Alter komme ich ran, aber ich komme jetzt auch in die Jahre und da sind so Dinge, die neu und noch nicht da gewesen sind, schon etwas, das man so um seiner selbst willen genießt. Also ja. Die Bilder klingeln, lassen nichts bei mir klingeln. Was ich ganz mehr mochte, war dieser Netflix-Film von Netflix selbst produzierte Zeitreisefilm. Letztes Jahr war der mit drei Buchstaben, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Sagt mir nichts. Ja, ein selbstproduzierter Netflix-Film. Okay, sagt mir auch gerade nichts, aber so wie drei Buchstaben. HQ, aber halt nicht wie HQ. ARQ wahrscheinlich. Ja, genau. Aha, okay, ja. Gut. Habe ich auch noch nicht gesehen. Nun ja, aber neue Dinge ist ein gutes Stichwort, Tobi, weil die ganzen alten Dinge, die kommen ja alle wieder. Inklusive die Angst vor dem nuklearen Holocaust. Und ja. Ich habe vor ein, zwei Jahren habe ich mir noch nostalgisch dran gedacht, wie wir als Kinder so tatsächlich den Atomkrieg als so Ding, das tatsächlich passieren könnte, wahrgenommen haben und mir gedacht, ach damals, ja. Willkommen in der Vergangenheit an dieser Stelle. Wenn ihr verstehen wollt, was gerade passiert in Sachen Nordkorea und auch sonst in Sachen nukleare Waffen und Proliferation und Antiproliferation, dann kann ich euch einen Podcast empfehlen. Und zwar ist es ein Podcast, der vor 2, 3 Folgen in This American Life auch gefeatured wurde. Und er ist ziemlich gut, weil da tatsächlich Menschen sprechen, die sich beruflich und professionell auf einer wissenschaftlichen Ebene mit diesen ganzen Thematiken auseinandersetzen, sprechen. Und dementsprechend kann man da viel lernen. Er heißt Arms Control Wonk Podcast. Und nun ja, es ist empfehlenswert, wenn man wissen will, was jetzt der Unterschied zwischen jener und jener Rakete und der anderen Rakete ist und warum das jetzt eine Nachricht ist und warum einem eigentlich gerade Unsinn erzählt wird in den Nachrichten, dann ist man da irgendwie sehr gut bedient. Ich kann das sehr empfehlen. Klingt interessant. Ja. Und dann wieder zu den leichteren Themen, nämlich es gibt ein neues Tiny Touch Tale Spiel. Wir müssen so wir müssen sie irgendwie interleaven, diese guten. Nein, aber so ist doch das Leben durchsetzt von Terror. Spaß durchsetzt von Terror. Ach ja. Ja, ich meine, ja genau. Wer das besser durchsetzen möchte, kann ja Don't Touch Anything spielen. Mir fällt noch ein anderes ein. Aber lass es erstmal zu. Also, Tiny Touch Tales hat erstaunlicherweise schon wieder ein neues Spiel rausgebracht. Nachdem wir erst vor kurzem Card Thief besprochen haben, kommt jetzt Miracle Merchant. Und was könnte es anderes sein als ein Kartenspiel. Oh. Genau. Es ist ein Kartenspiel. Diesmal könnte man sagen, ist das Brett abgeschnitten. Es gibt kein Brett. So wie bei Card Thief, sondern nur unten einfach vier Karten, die du nach oben ziehst. Bisschen vergleichbar wie bei Card Crawl. Das Schöne an Miracle Merchant ist, dass es wesentlich zugänglicher ist als die anderen beiden, möchte ich sagen. Also man kann sehr schnell einfach mal losspielen. Die Details sind allerdings doch wesentlich hakeliger, als man zuerst denkt. Und da stecken viele kleine Nuancen drin, die man meines Erachtens, würde ich jetzt mal so als Urteil sagen, auch gar nicht wirklich rauskriegen kann, ohne Tutorial oder mitzuschreiben, so wie man das früher bei Role-Playing Games gemacht hat, wo man den Dungeon mit aufgezeichnet hat. Also was mir gefällt, relativ bunte Grafik, die Spielmechanik ist sehr schnell zu begreifen. Du mixst so Tränke, du hast vier Farben, mit denen du die mixen kannst und hast Kunden. Und jedem Kunden musst du einen Trank geben, der mindestens einen Punkt hat. So, jeder Kunde will eine Farbe, zum Beispiel einen blauen Trank, einen roten, gelben oder grünen. Dann musst du schon mal eine rote Karte reinlegen, wenn derjenige einen roten Trank möchte. Dann gibt's eine Spezialzutat, die der Kunde sehr gerne mag, zum Beispiel gelb. Jede gelbe Karte wird im Wert dann verdoppelt. Und so versuchst du möglichst Tränke zu brauen. Jeder Trank hat vier Karten, die viele Punkte bringen. Es gibt dann auch noch verdorbene Zutaten. Ist die Karte schwarz anstatt jetzt eine rote, gelbe, grüne oder blaue. Die verdorbenen Zutaten geben Minuspunkte. So versuchst du dich eben durch diese Kundschaft, die da ist, ich glaube, es gibt 13 Kunden pro Spiel, durchzubrauen und jedem einen für ihn besonders passenden Trank zu machen. Genau, und das ist relativ simpel erstmal zu machen und erstmal loszuspielen. Allerdings steckt der Teufel da auch im Detail. Ja, es ist auch cool, wie schnell jetzt dieses nächste Spiel rausgekommen ist nach Card Thief. Also ich bin richtig begeistert nach dem ersten Card Crawl. Was ja eine Zeit lang gedauert hat. Also ich muss sagen, es macht auch von Anfang an gleich Spaß. Man kann so auf dem Highscore hinspielen. Ich finde es jetzt gar nicht so viel weniger komplex. Was, wie gesagt, ich habe es ja schon angedeutet, auch an den Details liegt. Und da muss ich schon ein bisschen Kritik üben, weil das Problem ist, das Spiel sagt dir zwar hier blom, blom, blom, so viel Punkte, Bonus, bla bla bla. Aber es geht alles sehr schnell. Und so genau zu verstehen, wie es funktioniert, ist gar nicht so simpel. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich ein paar Artikel drüber gelesen habe, war ich oft sehr verblüfft, was da tatsächlich passiert. Also vielleicht ein paar Tipps dazu. Die zweite Farbe, die ein Kunde möchte, da wird tatsächlich am Ende, nachdem die Auslage eines Tranks da ist, jede Karte davon verdoppelt. Mhm. Dann auf Karten sind immer so, oder manchmal so Symbole am Rand dran. Zum Beispiel auf einer roten Karte ein rechts ein blaues Symbol. Wenn ich da eine rechte Karte hinlege, oder wenn da rechts eine blaue Karte liegt, dann kriegt die rote Karte die Punkte von der blauen Karte. Das heißt, wenn ich erstmal eine hohe blaue da habe, zum Beispiel eine 3, dann kriegt die rote Karte 3 Punkte statt einen dazu. So kann man das, ist auch die Reihenfolge, in der man die Karten legt, zum Beispiel wichtig. Das wird im Tutorial ja schon angeschnitten, dass so dass es überhaupt diese so ist, Indikator, dass du da Punkte kriegst. Ja. Aber hast du nicht, wie viele Punkte? Ja, genau. Und das geht halt zu schnell. Mhm. Das wirst du irgendwie nie wirklich raus so simpel rauskriegen. Oder zum Beispiel die schwarzen Karten, die verhalten sich recht strange. Wenn ein Kunde die Karten präferiert, dann verdoppelt sich der negative Wert der Karten und so weiter. Also es lohnt sich durchaus, ein paar Artikel nachzulesen, wenn man es wirklich gut spielen kann, möchte. Es ist aber nicht nötig, um Spaß mit dem Spiel zu haben. Also das geht auch. Und dann gibt's pro Tag, also jeden Tag neue, glaube ich, jeden Tag, oder wenn man es geschafft hat, ich denke jeden Tag, 3 neue Achievements. Da steht dann auch zum Beispiel da, was man machen muss, um braue einen Zwillingstrank und so. Und da sind mir auch ein paar Formulierungen aufgefallen, die unverständlich waren für mich. Also zum Beispiel, es ist ja durchaus schwierig, solche Sachen unmissverständlich zu schreiben. Ja, vor allem, wenn du halt nur 140 Zeichen gefühlt Platz hast. Das Blöde ist halt, es gibt irgendwie keine Stelle, wo man es dann doch lernen kann, weil die Achievements, die du erreichst, werden die erst nach der Partie gezeigt. Und nicht, wenn du den richtigen Trank brauchst, dass dann aufpoppt, du hast jetzt diesen Trank, den du als Achievement brauen sollst, gebraut. Das heißt, das ist ein bisschen zu sehr abgekoppelt, und du kannst auch, wenn du ein Achievement erreicht hast, nicht mehr sehen, was war es denn für ein Achievement, sondern steht da einfach, du hast es erreicht. Das heißt, da ist der Lerneffekt ein bisschen schwierig. Und noch ein Kritikpunkt, ich mag die Steuerung nicht gerne. Und das liegt nicht daran, dass die doof ist, sondern wenn die Animationen da sind und der nächste Kunde kommt, dann kann ich nichts tun. Dann ist das komplette Interface eingefroren. Ich kann nicht mehr auf Pause gehen. Und da muss ich sagen, ich werfe es Tiny Touch Tales nicht wirklich vor. Das ist natürlich viel einfacher, eine App so zu produzieren und auf diese Sachen nicht zu achten. Ich finde es halt schade, dass sich das mittlerweile im App Store durchgesetzt hat, dass das nicht so wichtig ist. Also Details, und es auch wirklich niemanden stört. Also in keiner Review habe ich das irgendwo gesehen. Ich finde es halt immer noch schön, wenn eine App schon von der Bedienung her Spaß macht. Und da sind mir zu langsam. Ja, ich habe auch, wenn gerade dieses Schnellbedienung, was du bei Spielen, die du ganz, ganz oft spielst, und das ist ja, diese Kartenspiele sind ja genau dafür ausgelegt, dass du zack, zack, zack, zack, zack schnell spielen kannst. Das ist der Grund, warum ich noch Threes spiele, weil das halt einfach geht. Exakt, da wollte ich genau Threes als Gegenbeispiel machen, und die Tiny Touch Tales Dinger, die sind alle so, wenn du anfängst schnell zu bedienen, dann blockiert die Bedienung irgendwann. Und das Threes geht halt. Ich meine, du flickst dich da in dein eigenes Verderben immer, wenn du das schnell spielst, Threes, aber es geht. Das ist tatsächlich ein Ding, dass es halt Entwicklungszeit kostet. Also es kostet wirklich, das einzubauen. Und die Frage ist halt, unterstützt der Markt das vom Aufwand her? Also mein Fazit ist, trotz der Nitpickereien, die da sind, die finde ich eigentlich eher allgemein schade am App Store, weil ich das bei vielen Spielen auffällt mittlerweile. Ich glaube, es ist das zugänglichste von den 3 Spielen. Cardcrawl, Card Thief und Miracle Merchant. Und das macht schon echt auch Spaß. Ich weiß nicht, wie die Langzeitmotivation ist, aber momentan packe ich schon hin und wieder raus, statt Threes. Und das ist ja immer mein Hauptkriterium. Das ist immerhin etwas. Gut, also durchaus starke Empfehlung für Miracle Merchant, wenn wir den grundsätzlichen Zustand, dass App Stores und von mobilen Spielen etwas lamentieren. Bemerkenswert finde ich, dass die tatsächlich das 3. Kartenspiel in Folge rausgebracht haben, weil ich meine, geht's noch nischiger? Och. Ich finde es nur konsequent, weil es ist halt eigentlich eine relativ große Nische. Das ist halt die Solitärnische. Und da dann konsequent verschiedene Sachen anzubieten, ich glaube, sie haben jetzt mittlerweile auch eine Fanbase. Ich bin begeistert, dass sie das tun und dass sie damit Erfolg haben. Ja. Genau, war auch gefeatured. Cool. Gut, dann haben wir den Konsum-Link-Teil quasi. Konsum-Link? Das macht keinen Sinn. Ich bin ein bisschen durch. Ja. Halt! All walls must fall. Richtig. Seit 8.8., das ist, mein Kalender lässt mich im Stich, es ist 3 Tage, danke. Seit 3 Tagen im Early Access. Ich habe nämlich, nachdem ich das geplagt habe und besprochen und super interessant fand, habe ich es verschludert zu Becken. Und du kamst nicht rein in die Pre-Alpha oder was das war, wenn du nicht gebackt hast. Jetzt ist es in Early Access, also durchaus wert, nochmal einen Blick zu werfen, was ich demnächst tun werde, wenn ich wieder an meinem Steam-Gerät bin. Sehr gut. Sehr gut. Ja, aber dann kommt jetzt tatsächlich noch der Nachklapp und da haben wir was zum Monument Valley. Genau, und zwar die BAFTAs, die ja schon vor Ewigkeiten vergeben wurden, haben einen Twitch-Kanal und da gab es ein Ask Me Anything. Nein, also eher ein QA. Q&A zu Monument Valley 2 und 3 von den Macherinnen. Unter anderem ist da auch der Florian Feldmann, über den wir ja schon öfter gesprochen haben, sitzt da dabei, der von Liebe Oma und gibt Rede und Auskunft, steht Rede und Antwort und ja, kann man sich mal anhören, ist ungefähr 1 Stunde lang, ist jetzt nicht das super aufschlussreichste, was es gibt, aber ja, vielleicht so ein paar Gedanken auch, was sie sich so gedacht haben bei der ganzen Sache bei Monument Valley 2. Das ist doch schon mal etwas. Gut. Ja, und dann vielleicht noch als Bemerkung, vor einem Jahr, weil es so lustig ist, ist No Man's Sky erschienen. Und es kommt mir vor, als wäre es 10 Jahre her oder 20. Ja. Und es gibt jetzt ein Update auch dann. Genau, das wollte ich ja eigentlich in der nächsten Folge noch ein bisschen besprechen. Aber dann ja auch. Ja, aber es ist halt irgendwie, sie haben irgendwie alles anders gemacht jetzt. Und ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Es ist auf jeden Fall sehr lustig, vor allem auch, wenn ich so daran denke, was ich vor einem Jahr noch so an Erfahrung hatte als Spielerpersönlichkeit, weil ich ja damals noch überhaupt nichts AAA-iges gespielt habe und jetzt in No Man's Sky in dieser Ursprungsversion so viele Grundmechanismen sehe, die aus irgendwelchen AAA-Spielen da einfach so entlehnt und reingeklatscht sind. Ja, ich würde es wahrscheinlich jetzt auch nochmal anders beurteilen, aber das ist schwer. Dafür müsste ich jetzt auch nochmal reingucken. Ja, in diesem Sinne, wir ziehen uns zurück in unsere Testkämmerchen, um diverse Dinge anzugucken. Und ihr zieht euch zurück in die Welt da draußen, die zunehmend, unfreundlicher und angstbereitender wird. Oder auch nicht, je nachdem, was ihr so konsumiert. Aber wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, dann habt ihr wieder ungefähr 1 Stunde von Spaß durchsetzt mit Terror, was, glaube ich, der neue Untertitel dieses Podcasts wird. In diesem Sinne, bis denne. Tschüss. Tschüss. Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmazi, says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Some have harsh words for this man of renown.